Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In unserem Spezial geht es diesmal um den Garten im Frühling. Lernen und wiederholen Sie Nomen und Verben zum Thema, trainieren Sie Ihr Hörverständnis und üben Sie, Ihre Argumente in einer Diskussion mit dem Nachbarn geschickt zu vermitteln. Außerdem sind wir zu Besuch in Kiel. Auf dem Rhein sitzen deutsche und französische Wasserschutzpolizisten in einem Boot. Das gibt es nur einmal in Europa. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Wiederholen und üben Sie mit uns zum Beispiel die Relativsätze und lernen Sie verschiedene Verben mit dem Präfix er kennen. Und wissen Sie noch, wo im Satz das Adverb überhaupt steht? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.